Brunhild? Frau Kremper? Sind Sie da oben? Was treiben Sie denn? Seit wann kruscheln Sie auf Ihrer Bühne herum? Oh Gott. Brunhild. Wie ich Brunhild Kremper da liegen sah, war ich erst ganz sicher. Die ist tot und ermordet. Um Himmels Willen. Der Dachboden roch schimmelig. Und die alte Frau lag über einer Truhe. Am Hinterkopf war eine blutige, schorfige Stelle. Ein Loch. Ich griff nach ihrer Hand. Der Puls war Gottlob zu spüren, wenn auch schwach. Ich sah erst dann, was sie in der anderen Hand hielt. Ein Papier. Ein gemaltes Bild. Ein ganz unanständiges Bild. Ein Mann auf allen Vieren. Eine Frau sitzt auf seinem Rücken, dirigiert ihm mit einem Zaumzeug in seinem Mund und versohlt ihm mit einem Prügel den nackten Hintern. Brunhild Kremper. Die war doch eine gut pietistische Frau. Was machte die mit so einem Klump in der Hand? Unter der Abbildung stand Aristoteles und Phyllis. Eine Flagellantin in der Hand von Frau Kremper. Bauer Perz Geige. Hörspiel von Joy Markert. Regie Alexander Schumacher. Das schwäbische Mineralwasser ist auch nicht mehr das, was es mal war. Halt auf, das heißt immer nur Sprudel. Das weiß ich inzwischen auch. Das ist ja das Problem. Heute Mittag war ich im Café Firenze am Marienplatz und habe mir ein Glas Sprudel bestellt. Das hat die Bedienung überhaupt nicht verstanden. Vielleicht war die aus Mecklenburg. Hm? Damit können Sie mich nicht mehr ärgern, Chef. Ja. Die war aus Slowenien oder Slowakien. Und das Wasser hat geschmeckt, als ob es den weiten Weg von Neuseeland hinter sich habe. Wozu soll ich eigentlich noch Schwäbisch lernen? Das stirbt doch alles aus. Oh, komm, im Gegenteil. Unser Einfluss mehrt sich. Ach. Ja, die Diakonissen hätten mir erzählt, die evangelische Kirchengemeinde spendet jetzt sogar für die Wiederherstellung der verfallenen Dorfkirche in Kanzow. In Kanzow? Ja. Das ist doch bei uns. Ich meine bei mir. In Mecklenburg eben, ja. Sogar die altpietistische Gemeinschaft spendet mit. Und wir als Polizei auch. Hier hinein, Kollege Holder, hier. Die neuen schwäbischen Missionare, hm? Ja? Ja? Aha, aha. Ja, aber so etwas. Ja, wir kommen. Holdorf, hm? Schwester Sabine hat gerade einer pflegebedürftigen Frau das Leben gerettet. So? Ja. Wieso gange mir immer ins Eiscafé Arte, wo man den ganzen Rossbachbugel laufen müsste? Wegen dem Bächle. Du zitterst ja. Wegen der überfallenen Krempo-Brunhild. Auch mir ist das schleierhaft. Sie hat niemanden gesehen, nichts gehört. Und das Geld ist noch da. Also kein Raubüberfall? Im Krankenhaus hat sie Kommissar Aufenanger gesagt, es fehlt eine Bibel aus der Truhe. Uralt. Das gibt's doch nicht. Kann ja wertvoll sein. Das flagellantische Bild, das sie in der Hand hielt, war ja auch was Altes. Eine Holzschnitzerei muss das sein im Original. Ich glaub, da wüsste jemand. In Weingarter, da hat ich mal die Antiquarin Zürn betreut. Die Witwe Zürn stammte aus einer Bildhauerdynastie seit dem Mittelalter. Ach. Sagt es dem Aufnanger? Mhm. Inzwischen hat der Neffe das Geschäft, der Karte ist doch Prüfer. Was heißt das eigentlich? Flagellantisch? Oh. Nichts. Für Diakonissen. Sabine, du wirst ja ganz rot im Gesicht. Ja, meine Tante ist leider verstorben, aber ich denke, ich kann Ihnen behilflich sein, Herr Kommissar. Gut. Wie kommt die Frau Kremper an die Abbildung? Sie hat den Schrank aufgeräumt, weil sie schämt sich, wenn Schwester Sabine zur Pflege kommt und es ist nicht ordentlich. Und besonders im Schrank liegt alte Fotoalbum. Und da hat ein Zipfel rausgeguckt vom Brief von ihrem Großonkel Wilhelm. Und wie sie den Brief gelesen hat, ist sie auf Bienen auf und hat weitergeräumt. Der Wilhelm, der war bei der Herrnhuter Brüdergemeinde. Richtig, fromme Leid, immer schon. Herrn Hutter Brüdergemeinde ist mir natürlich ein Begriff. War der Wilhelm Missionar? Ja, in Reval, in Estland, im Baltikum. Und? Macht es Sinn? Wir sind nicht in Amerika, Herr Kommissar. Bei uns macht man keinen Sinn, man hat ihn, wenn ich das sagen darf. Oh, Frau Hebs, Sie sind ja der reinste Linguist. Es wird Sie bloß gleich brutlig. Herr Zürn, ich will einfach wissen, wo die geschnitzte Erotik her sein könnte. Aristoteles und Phyllis ist eine weltberühmte Holzschneidearbeit Anfang 15. Jahrhundert. Ein Holzrelief im Gestühl der Ratsstube in Reval, heute Tallinn. Im einzigen erhaltenen spätgotischen Rathaus Nordeuropas. Die anderen Holzschnitzereien im Gestühl sind Tristan und Isolde, noch 50 Jahre älter. Samson und Dalila, David und Goliath und Samsons Kampf mit dem Löwen. Und? Das ist alles von unbezahlbarem Wert. Und wenn die Abbildung von Aristoteles in einer heiligen Schrift gesteckt hat, dann ist auch diese Bibel vermutlich aus Reval. Und kostbar. Jedenfalls ist kein Mord passiert. Mich wundert's, dass Sie da höchst persönlich ermitteln. Ich vermute halt, da steckt noch mehr dahinter. Und nach Tallinn hätte ich wirklich gern mal, jetzt wo es in der EU ist. In meinem Gesangverein habe ich gehört, die singen in Estland heute noch alte deutsche Volkslieder. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Herr, schütze uns vor aller Sünde und Abartigkeit. Lass uns in der Diakonie heilen, nicht verletzen. Jetzt aber, wenn doch kein prügelt. Entschuldigung, ich hatte einen Anruf von Herrn Aufenanger. Das kann nicht angehen, Sabine, dass dir dein Herr Gesangsverein wichtiger ist als unsere Andacht. Gottes Liebe ist nicht die einzige auf der Welt. Doch nicht etwa ein privater Anruf? Am frühen Morgen? Brunhild Krempers verfeindete Verwandtschaft ist so fromm wie sie. Besonders Cousin Edgar in Ravensburg-Albertshofen, der mit der kranken Frau und der kränkelnden pharmazeutischen Fabrik. Man munkelt, dass sie vor dem Bankrott steht, obwohl seine Frau Vermögen hat, eine reiche Erbin. Ich habe sie auch schon mal betreut. Sie war schwierig. Jetzt ist sie in einem Pflegeheim. Und von Edgar Kremper heißt es, der wär lieber Witwer, nur hätte es Geld für sich. Wir sind fertig im Haus. Die Fabrik wird auch durchsucht. Okay. Sie haben kein Recht, so mit mir umzuspringen, Sie. Fast hätte ich es gesagt. Im Souterrain sind Schachteln mit kyrillischer Schrift gestapelt. Ach. Das sind Arzneimittel, das ist völlig legal. Andere Schachteln haben einen Totenkopf, zum Teil abgetrapst. So. Das ist für kranke Häuser. Der Vorarbeiter hat uns gestanden, das würde alles umetikettiert. In Französisch. Soviel ich weiß, Herr Kremper, gab's gegen Ihre Firma schon mal Ermittlungen. Ja, jetzt hört's doch auf. Konkurrenz hat mir was anhängen wollen. Aber die haben sich geschnitten. Das ist amtsbekannt, Sie. Die Schachteln sind beschlagnahmt, Kremper. Ah, das ist doch zum auf der Sauna ausreiten, ha? Ich werde Dienstaufsichtsbeschwerde erheben. Der Hausdurchsuchungsbefehl ist echt. Und die Bibel haben wir gefunden, nicht wahr? Ja, haben Sie noch nicht genug, ha? Bei Brunhilde verschimmelt das kostbare Erbe. Das ist absolut unerträglich und dem Herre gewiss nicht wohlgefällig. Reden Sie nicht so geschwollen. Von einem Kirchenvorstand hätte ich nicht erwartet, dass er die eigene Cousine überfällt. Das ist doch eine bodenlose Unterstellung, ist doch das, Sie. Die Heilige Schrift habe ich gestern am Studenten auf dem Markt im Hombis-Quartier abgekauft. Da brauchen Sie gar nicht so zu glotzen. Was hat er gesagt? Ich glaube nichts Wichtiges. Mich ja nichts an, deine Ermittlungen. Aber die Bibel, ist die wirklich wertvoll? Ja, also das ist äußerst wertvoll, dieses Buch. Nicht nur im frommen Sinn, sondern schlichtweg materiell. Druckort Reval, 1725. Ja? Der Archivar hat auf den ersten Blick mindestens 50.000 Euro taxiert. Oh. Und weil der rührige Edgar Kremper das weiß, hat er gleich einen saumäßigen Fehler begangen. Das beschlagnahmte Buch hat keinerlei Fingerabdruck. Die Ausrede vom Studenten vom Markt, die ist schon mal zuerst eingefallen, wie der Holdorf schon da war. Also die Spuren abgewischt, das hat er einfach zu früh getan. Aber mehr als Ochs geboren ist. Der stirbt gewiss nicht als Nachtigall. Und was war mit dem Brief, wegen dem Brunhild Kremper auf die Bühne ging? Der Großonkel, oder was er war, der Wilhelm, ja, der ist verschollen in Reval, also im heutigen Tallinn. Ach. Und in dem Brief, den die Frau Kremper zufällig gefunden hat, da schreibt er, dass er bei den drei Schwestern wohnen tät. Ja, und das hat sie aufgeregt. Und da muss ich nachhaken, okay, wenn es ihr besser geht. Vielleicht waren es Diakonissen, die drei Schwestern. Ich auch nicht, wenn sie sich so aufregt. Ihr hat er Gesangbücher und Bibel geschickt, wie sie gleich war. Und dort oben treibt der Hallotria, hat sie gesagt. Und da fährst du hin. Das möchtest du doch, hm? Ja, schon. Feuer, extra Einladung. Wir kommen gleich, Grete, nur nichts Nachres. Wir haben etwas zum Besprechen. Dienstlich oder diakonisch? Also. Jetzt komm, jetzt mach halt Nahre. Ja. Wir brauchen euch. Warte mal. Was wird denn da probt eigentlich? Ist das was Neues oder wie? Ja, das weißt du gar nicht. Nein. Die Noten sind doch von der Schwester Sabine. Ja, wieso denn das eigentlich? Ich wollte dich damit überraschen. Wegen Estland. Davon handelt es doch. Jetzt hat's geschnackelt, gell? Ja, Schubert, der ja. König in Thule. Eine Goethe-Ballade. Ja, spielt im hohen Norden, weißt du, in uralter Zeit. Ja, ja, im hohen Norden, ja. Das kenne ich noch aus der Schule, Mensch. Das ist wirklich großartig. Gut, also, da hätte ich jetzt einen Vorschlag an den Vereinsvorstand. Es verschlug der Vorsitzenden Grete Vetter die Sprache, als Auffenanger dem Gesangverein vorschlug, am All-Estonian Song Festival in Tallinn, Estland, teilzunehmen. Im hohen Norden. Nicht, dass man sich dem gesanglich nicht gewachsen gefühlt hätte. Der Liederkranz hatte genug Sängerfesterfahrung. Und das Tallinn-Festival war berühmt. Aber was das wieder kostet, wo die Vetters doch gerade ihr Fachwerkhaus restauriert hatten, am Grünen Turm. Soll die Singer jetzt eigentlich ein Wettbewerb sein, oder was? Aber nicht doch, Grete. Wir fahren als Joint Choir hin, verstehe ich. Gastvereine aus mindestens einem Dutzend Ländern sind da. Und Elle singt mit bei estnischen Lieder. Wie Elle? Elle? Doch nicht gleichzeitig. Aber doch. Die Bühne ist im Freien. Freilichtbühne wie eine Muschel, weißt? Wie die Hollywood Bowl. Mhm. Ja? Auf der singen fast 20.000 Elle zusammen. Ja? Das erlebst du bloß einmal im Leben. Auf Estnisch. Die haben auch Schillervers vertont. Freude schöner Götterfunke, habe ich gelesen. Mhm. Ja? Und in Estland ist das erste Mal ein Schillerdenkmal errichtet worden. Weltweit. Götterfunke. Hä? Auf Estnisch. Hä? Und da kann jetzt jeder kommen. Nein, man muss sich bewerben, Grete. Und das machst du jetzt als Vereinsvorsitzende. Also, das wär's. Ich hab eine Verabredung am Philosophenweg. Ja, ich muss jetzt auch. Da könnte man doch gerade ins Grible kommen. Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut und warf den heiligen Becher hinunter in die Flut. Er sah ihn stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr. Ja. Das Sagenreich Thule. Das habe ich noch in der Schule gelernt. Thule heißt Feuer. Ach. Wo einst der Meteorit einschlug auf der Insel Saaremaa. Aus dem Krater wurde ein See und er war den alten Echten heilig. Verliebte sangen von ihm. So ungefähr war's. Verliebte sangen von ihm. Weißt du, was ich jetzt denke? Nein. Ich denke, jetzt könnte ich mit dir stundenlang in die Sternenwelt spazieren. Und morgen Mittag zum 12 läuten, wenn wir wieder zurück. Ah. Wo die Straße nachgeht, an dem Wälde vorbei und übers Fischwasser noch, da treffen wir uns, wenn es 12 schlecht. Und liegen da ein bisschen in Sonne. Ein bisschen in Sonne. Ja. Sabine. Ach, es bleibt doch mal heute bei mir. Ich das geht doch nicht, das geht wirklich nicht. Oh, Holger. Ich hör's. Sie haben den denkbar besten Zeitpunkt gewählt. Heute früh ist Frau Kemper gestorben. Ganz überraschend. Und ich habe mir gesagt, dann ist das Mord. Und bin mit zwei Männern los, um Herrn Edgar Kemper vorläufig festzunehmen. Doch der Mann ist nirgendwo auffindbar. So sieht das aus. Vielleicht nehmen Sie euer Aspirin, Chef. Und kommen lieber gleich. Wieso ist sie jetzt gestorben vom Loch im Kopf? Die Wunde war toxisch. Eine Chemikalie. Ich bin kein Fachmann. Den Bericht bekommen wir ja noch. Ich bin schon unterwegs. Und im Baltikum denke daran, missioniere nicht. Das hätte ich ja auch nicht vor, Schwester Katharina. Das machen schon die Pietisten anderer Couleur. Edgar Kremmer hat die Brunhild umgebracht. Ich hab's gehört, der wird gesucht. Es heißt, die Pietisten haben inzwischen viele Aussiedler aus ehemaligen GUS-Staaten. Das stimmt. Auledorf und Biberach, die sind voll davon. Wir in Ravensburg nicht. Diese Gemeinden missionieren seit dem Zerfall der UdSSR im Osten wie früher. Gemeindefunktionäre reisen überall hin. Die singen nicht. Oh doch, deren Christentum ist noch wie zu Herrnhuter Zeiten. Wir aber haben unsere Aufgabe hier und es ist eine rein soziale Aufgabe. Schwester Katharina, warum erzählst du mir das alles? Wegen der Heiligen Schrift, die so kostbar sein soll. Hat dir dein Kommissar das gezeigt? Der geht mit der doch nicht in das Wartekammer. Hör auf, Claudia. Gesehen hätte ich das Buch schon mal gern. Aber ich kann den Mann doch nicht bestechen. Bestechen nicht. Nein. Mensch, Aufenanger, es ist alles Paletti mit Estland. Ja, ich hab's präsent, Grete, komm. Alles Paletti, ich sag's dir. Participation of Guest Choirs, Music Books und Guidebooks und Participants Richtstraps. Das hast du jetzt aber schnell organisiert, alle Achtung. Foreign Choirs can join the 24th All Estonian Song Festival on the basis of friendship relationships. Und das alles per E-Mail. Ja, also wenn die da Rappel packt, dann machst du schnell noch, das muss man sagen. Wir singen beide Konzert mit und proben müssen wir natürlich auch. Ja, und was? Ich kann es nicht aussprechen, aber jetzt hör mal. Mui Isama und Minu Arm. Oder Esti Lip. Aufenanger, das war deine erste gute Idee, seit du im Gesang frei bist. Übrigens, du hängst ja schon wieder. Hat dich der Gaul verwischt? Ich kann das Reden einfach nicht lassen. Trotzdem, mein Doktor zu mir gesagt hat, wenn sie noch einmal runterhageln, dann fliege ich sie aber nicht mehr zusammen. So, Schwester Claudia, ihr Vespa ist fertig. Ja, danke, Herr Enderle. Das ist ja schnell gegangen. Läuft wieder wie geschmiert. Wir haben sie auch geschmiert. Kommen Sie Freitag zum Karate, Schwester Claudia? Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Sie. Was ist denn das da für ein Mercedes mit dem komischen Kennzeichen? Das ist nicht komisch. Das ist ukrainisch oder so etwas. Weißrussisch oder litauisch, was weiß ich. Zwei reiche Leute jedenfalls mit einer Rolex. Geschwätzt haben sie Englisch. Ja, und was macht der Edgar Kremper bei dem Auto? Das ist doch der Kremper. Kenn ich nicht. Wer stört? Holter. Der Kremper ist beim Inderle auf dem Hof, bei der Tankstelle. Ich hab Streifenfahrzeuge in der Nähe. Der versteckt sich unterm großen Hut. Deswegen ist er mir ja auch aufgefallen. Oh, schon aufgelegt. Wem telefoniert Sie denn da, Schwester? Lassen Sie mich los! Du kommst mit, der Jungsmensch ist Bestgeißel, ja? Ibi, Urakin, das hat gesessen. Aschibarei. Hätte der jetzt so schnell nicht zutraut. Achtung, die Kerle in Pistole! Jetzt ist's aus. Oh Gott. Wieso haben die jetzt auf den Kremper geschossen? Halt stehen bleiben! Die haben Schiss! Los, hinterher! Schwester. Kriminelle. Tallinn. Gott sei seiner Seele gnädig. Das wäre doch nichts für Estland. Haben Sie sich schon vorbereitet, Herr Auffenanger? Ah. Lau Lupidou heißt das Sängerfest. Und 100.000 Hörer zu, das sind zum Hause verzählt, Frau Trau. 796 Chöre und äußer 50 Orchester haben sich angemeldet. Ah, was? Ja. Der Herr Bachhofer hat sich stapelweise Broschüre besorgt. Das Land vor. Die Nationalhymne heißt Mein Vaterland, mein Glück und meine Freude. Und die zweite große Hymne, Mein Vaterland ist meine Liebe, von einer Frau Lydia Koidula getextet, vor 135 Jahren. Koidula ist ein Pseudonym und heißt Morgenröte. Ganz symbolisch. Also mir ist das alles alles. Ich weiß noch gar nichts im Moment. Ne? Nur nicht hudle. Ja. Du bist doch auch mit Mord und Totschlag eingedeckt. Ich hätte gar nicht mitkennen, wenn... Oh, hör auf, Name. Ja, wenn das BKA sich nicht alles unter der Nagel gerissen hätte. Vier Tote in einer Woche. Ravensburg wird Weltstadt. Im Schwäbischen Tagblatt steht, das Bundeskriminalamt gehe von einem Schmugglerring aus. Schmugglerring? Das hätte dem Edgar Kremper gar nicht zutraut. Der hat sich ja auch verhoben, sagt Auffenanger. Jetzt ist er tot. Aber es pupfert Auffenanger doch, was das alles mit Tallinn zu tun haben könnte. Dein Schwäbisch macht sich. Was pupfert denn dich selber? Ach, die Reise. Sind ja nur ein paar Tage, aber ich bin noch nie in meinem Leben mal richtig rausgekommen. Ich werde dich würdig vertreten. Bringst du mal was mit? Klar. Aber nichts Flagellantisches. Ich bleib beim Karate. Warst du je auf einem Schiff? Bist du glücklich? Ja, ja. Naja, über die Brücke wär's Quick auch nicht schlecht gewesen. Aber der Grete war's recht so. Spart Geld. Ich kann doch nichts dafür. Die Angst vorm Fliegen krieg ich nie mehr weg. Als Kleinkind soll ich mal aus dem Bett gefallen sein. Mann, hör zu auf. Ich mach dir doch keine Vorwürfe. Ich bin doch da. Hör mal. Man kriegt jedenfalls keine Thrombose wie beim Fliegen, soll ich wahr. Bloß fällt nachher die Zeit für Tallinn. Immerhin Weltkulturerbe. Vielleicht gibt es einen Rundflug, dann siehst du schneller. Du, in Tallinn gibt's noch mehr Türme wie in Ravensburg. Ja, die Kirchtürme noch gar nicht eingerechnet. Das hat doch immer so gefallen, die mittelalterliche Türme in Ravensburg. Der Mehlsack. Der Schellenberger Turm, der Wehrturm, am Gänsbühl, das Obertor. Das Frauentor, das Untertor, der grüne Turm. Der gemalte Turm, der Turm am Hirschgraben. Der Spitalturm. Der Wehrturm in der Schusserstraße. Der Blaserturm, ach. Ja, aufzählt ist halt noch nicht gesehen. Von 46 standen in Tallinn auf 26 an die Gläser. Einer heißt Dicke Margarete. Wie schön wäre es, wenn der Bodensee nach Ravensburg reichen würde. Und ich meinen pflegebedürftigen Leutchen einen Tagesausflug auf dem See ermöglichen könnte. Im Sonnenlicht würden sie die Alpen sehen. Und im Abendrot würden wir wieder anlegen. Ja. Es gibt nichts Schöneres wie ein Schiff, das in einen Hafen einläuft. Ja, die Menschen festlich und erwartungsvoll. Ein Schiff mit zwei Liebenden. Oh. Was fasst du dir ins Herz? Mein Brustbein. Der ist weg. Ich glaubte Auffenanger nicht, dass er sich bestehlen ließ. Und Diebe hatten es in der Tallinner Altstadt leichter als auf einem Schiff. Auf dem mittelalterlichen Raekoja-Platz saßen die Touristen zu Hunderten und lauschten einem Konzert oder ignorierten es und wehrten kleine Mädchen ab, die Erdbeeren verkauften und Porträts zeichneten und alte Männer, die einfach nur bettelten. Aber Auffenanger meldete den Verlust und erzählte hinterher nur, wie hilfsbereit die Esten seien. Mit dem Kommissar Sala habe ich mich richtig angefreundet, muss ich sagen. Der spricht besser Deutsch wie ich. Oh. Ja, er sagt, Kriminelle gibt's halt überall. Die Bankkarte habe ich zum Glück immer im Portemonnaie. Das erste estnische Wort, das ich heute Morgen verstanden habe, heißt Kus. Oh, wow. Das heißt nur wo. Wo hast du den Kommissar gesprochen? Im Büro, wo sonst? Du bist nicht dienstlich in Tully. Ja. Man könnte fast meinen, du hättest das Ganze nur vorgetäuscht, um Informationen zu angeln. Schwester Sabine, versündige dich nicht, oh. Gell? Gib mir doch einen guten Morgenkuss, dann verzeih ich dir. Nein, vielleicht heute Abend. Gute Nacht heißt Herd ölt. Dann wird es ein langer Kuss. Mitten in der Nacht war mir der Wilhelm eingefallen. Der verschollene Herrnhuter Missionar aus der Kremper-Familie, der geschrieben hatte, er wohne bei drei Schwestern in Tallinn. Als ich das Auffenanger erzählte, lachte er und ich freute mich auf einen vergnüglichen Tag. Nur wir zwei beide. Drei Schwestern. Das weiß ich jetzt besser. Hm? Es gibt, sagt die Dame an der Rezeption, eine berühmte Häusergruppe und die heißt Drei Schwestern. Ach. Ja, erbaut um 1420. Und da gehen wir jetzt noch, in die Pickstraße. Das heißt, lange Straße. Das habe ich auch schon gern. Buckeln aufeinander. Das kommt mir vor wie daheim. Ja, hast schon gut geschlafen, Grete. Laut ist im Hotel. Ja, selbst schon, aber man ist mit da drin. So viel ich jetzt gerade gesehen habe, gehen da zwei Gäste zum Domberg noch von der Altstadt. Die heißen Langfußstraße und Kurzfußstraße. In Ravensburg ist die Oberstadt die schönere Altstadt. In Tallinn ist die Unterstadt schöner. Ja, wenn man die Leute nicht kennt, ist immer schön. Komm mit, wir gehen jetzt ins Rathaus, da ist eine Ansprache. Wir hatten gerade schon was vor. Rathaus, aber ja, da ist doch das Gestühl, das Mittelalterliche. Aber wir wollten doch... Ja, erst wird der Aristoteles bewundert. Wir gingen über den Rajkojaplatz, an dem die Restaurants und Cafés internationale Namen trugen. Fellini und Rossini und auch ein Karl Friedrich war zu lesen. Schon da fiel mir auf, wie viele deutsche Wörter im Estnischen sind, aber weicher und schöner. Ja heißt ja, aber mit H hinten. Kultur mit zwei U hinten. Möbel mit zwei Ö. Reisebüro heißt Reisibüro und Busreisen heißen Bussireiset. In das Rathaus, Reiko da heißt es, da kommt man überhaupt bloß im Juli und im August rein. Sag bloß, Grete, mir geht, Mensch. Unter einem Wandgemälde stand ein Bibelspruch auf Deutsch. Darin ein schöner Schreibfehler aus dem Mittelalter. Statt fürchte Gott stand da Früchte Gott. Unter einem anderen war zu lesen, O du verdammter Hauf, wie bist du so verwegen und spottest deinen Gott mit schnöden Backenschlägen. Aristoteles und Phyllis. So arg merkwürdig, dass das ein Paar sein soll. Bei Tristan und Isolde ist ja klar, aber Aristoteles und Phyllis? Das Gestühl war im Ratssaal. Ich hatte es mir pompöser vorgestellt. Es standen nur zwei Bänke mit Seitenwangen, also hohen Stützen. Die Schnitzereien im Eichenholz aber waren wunderschön. Tristan und Isolde am Brunnen unter einem Baum, in dessen Geäst ein Mann ihnen lauscht. Ein anderes zeigte David und Goliath, ein drittes Samson und Dalila und darunter Aristoteles. Viel kleiner, als ich gedacht hatte. Der Aristoteles, der ist ja zeitlang beim kleinen asiatischen Herrscher Hermian gewesen und hat nur seine Adoptivtochter Pythia geheiratet. Ob jetzt vielleicht die gemeint ist? Weil Phyllis kennt ich bloß als Liebespaar mit Theseus. Auffenanger hatte sich abgewendet. Er beobachtete einen bärtigen Mann, der von der Holzschnitzerei eine Zeichnung anfertigte. Auf dem Rücken trug er einen Geigenkasten, wie andere Leute ihren Rucksack. Die Dame Phyllis schaute recht gedankenverloren, wie sie da den Philosophen verprügelte. Geh Der Mann hat einen völlig leeren Skizzerblock gehabt. Und er hat äußerst professionell gezeichnet und ist dann sofort weggegangen, ohne irgendein Interesse daran, auch die anderen Schnitzereien zu skizzieren. Immer im Dienste, Herr Kommissar. Der Bärtige mit dem Geigenkasten verschwand im mittelalterlichen Gewölbe eines Cafés, das den schönen Namen Molly Malone's trug. Auffenanger setzte sich an einen Tisch vor dem Eingang. Wir wunderten uns, setzten uns aber dazu und bestellten uns Kaffee. Auffenanger verlangte ein Öle, also Bier, und beobachtete, was drinnen vor sich ging. Vielleicht ist das ein Straßenmusiker. Er wird gleich seine Geige auspacken und spielen, dachte ich auch. Aber nichts dergleichen passierte. Nach einer kurzen Zeit setzte sich ein Mann zu dem mit dem Geigenkasten. Sie bestellten beide nichts. Der mit dem Geigenkasten zeigte dem anderen seine Zeichnung von Aristoteles und Phyllis. Der andere gab ihm ein Päckchen, auf dem ein Bernsteinanhänger befestigt war. Der Zeichner zog plötzlich einen Packen Dollars aus dem Jackett, der andere nahm's und steckte es ein. Beide standen auf und gingen in verschiedene Richtungen davon. Jetzt mach bloß keine Verfolgung, sagt Auffenanger. Ich bin ja gehandicapt. Eine Katz mit Handschuhen fängt keine Mais. Dem täte ich schon ganz gern Zungenlupfer. Er trank sein Bier mit einem einzigen Schluck aus, als sei er gerade am Verdursten. So kenne ich ihn inzwischen. Wenn er nervös ist, beruhigt er sich mit Trinken. Jetzt haben es rausgekriegt. Rausgekriegt? Ja, was? Diese Phyllis. Ja? Diese Phyllis war eine Hetäre. Ach so. Das hat mich so ein Schau gewundert, was die so alles treiben miteinander. An der Küste, auf einer riesigen Wiese, schon bei der Generalprobe vor 100.000 Zuschauern, standen wir mit Chören und Orchestern unter dem weit gespannten muschelförmigen Dach und sangen die estnischen Lieder. Auffenanger bei den Männerchören, ich bei den Frauen und Grete Vetter immer neben mir. Sie schickte Auffenanger herzliche Blicke. Nach der Probe schauten wir uns das Meer an, der halbe Liederkranz im Pulk, mit dem Yachthafen als Kulisse und der Silhouette der Altstadt. Man hat ja gar nicht recht Zeit für sich. Ich meine für uns. Du sagst ja nichts. Was grübelst du denn so? Über dich nicht, Auffenanger. Ja, was ist denn eigentlich los auf einmal, Sabine? Ach. Gefällt's dir gar nicht? Die Türme, die winkligen Gassen. Ach. Wo man sich wundert über das plötzliche Tuten einer Schiffssirene, das Kreischen eines Seevogels. Der rote Hut, der wo dir schon wieder winkt. Deine Grete Vetter kann ja keinen Moment ohne dich auskommen. Ein Hut winkt doch nicht. Seit wir hier sind, haben wir kein einziges Mal allein was gemacht. Ich hätte mit dir so gern die Klosterruine Pirita besucht. Das machen wir. Ach, das ist doch ein kleiner Fußmarsch neben am Meer entlang. Und deine Grete immer an dir dran, wie nabebt. Dann lassen wir sie halt standen. Obwohl, du bist doch keine Nonne. Aber Diakonisse. Und Klöster haben mich schon immer interessiert, von klein auf. Das Pirita-Kloster ist aus dem 15. Jahrhundert. Und da lebten Nonnen und Mönche. Nach den Ordensregeln der schwedischen Birgitten. Gell? Jetzt Kutsch. Heißluftheizung im 15. Jahrhundert. Und wer hat denn das alles zerstört? Russische Truppen, 1577. Jetzt sind wir alle. Mal sehen, wie lange. Das haben wir jetzt auch noch nie erlebt. Du wirst ja eifersüchtig. Oh. Bevor wir überhaupt was ketten miteinander. So ist das. Das war alles noch nichts? Sagen wir mal direkt noch nicht. Oh. Ja, jetzt war doch der Gute-Nacht-Kuss war. Unvergesslich. Der war noch gar nichts. Komm her. Es wurde rasch kalt, als wir im Bus die Küste entlang fuhren. Am Turm, der Dicke Margarete heißt, schlenderten wir in die Altstadt zurück. Wind brachte unerwartet üppige Wolken. Komm, zieh mal meine Jacke drüber. So, ja. Kaum sah Auffenanger die Häusergruppe Drei Schwestern, wurde er aufgeregt, streckte den Kopf vor wie ein Hahn und nickte mehrmals. Die Fassaden waren so renoviert, dass mir nicht aufgefallen wäre, dass hier tatsächlich Häuser aus dem Mittelalter stehen. Hier hat er also gewohnt, der Wilhelm Krimper aus Ravensburg, von der Herrnhuter Brüdergemeinde. Ja. Vielleicht hat er ja mit dem Buchdruck zu tun gehabt, dass er seiner Verwandtschaft kostbare Bibel schicken konnte. Hm? Es soll ja hier in der Nähe eine Druckerei gewesen sein. Auch schon seit dem Mittelalter. Du, ich tät schon gerne mal reingucken in die Höfe. Komm. Er zog mich an der Hand zur Straßenecke hin und wir huschten durch ein Tor in einen Gewölbegang. Ja, jetzt lass mich nur. In einer Ecke lag eine Gestalt, zusammengekrümmt, bewegungslos. Als habe sich ein Tier in einen Winkel verkrochen. Auffenanger beschäftigte sich lange mit dem Mann. Dein Herrnhuter Missionar, der verschollene Wilhelm, ist es jedenfalls nicht. Die Leiche ist ganz neu. Ich habe kein Wort verstanden, was ich da singe. Es ist ja estnisch, aber mir sind die Tränen runtergelaufen. Schon das Wort Sängerfest zergeht auf der Zunge. Laulupidu. Singen. Singen ist halt einfach erotisch. Mhm. Oh, Frau Vetter, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir waren auf einer Landpartie mit Frauen vom Kammerchor Mainor. Das Land soll ja ein Naturparadies sein. Unberührte Moore und Sümpfe. Ja, Henne Schiss, nicht überall. Bei Mardo haben wir die reinste Mondlandschaft gesehen. Weit und breit, kein Pflänzle. Das kommt vom gnadenlosen Phosphoritabbau und Ölschiefer. Das Grundwasser ist mit Phenolen verseucht. Auf der Rückfahrt haben wir eingekauft. Antiquitäten. Wunderschöne Volkskunst. Bei Bauer Pert. Eigentlich ist es ja gar kein Bauernhof mehr. Eher eine Werkstatt in einer Scheune. Er spielt auch Geige. Seine Frau kassiert. Gekauft haben wir Holzschnitzereien. Volkskunst, wie gesagt. Sehr schön. Sie überlegten, wo sie das zu Hause hinstellen werden und ob es echt sei. Und wenn nicht, sei es auch egal, wenn es so alt und kostbar aussieht. Und es waren die Motive aus dem Rathaus. Tristan und Isolde, Samson und Dalila. Aber Aristoteles und Phyllis waren nicht dabei. Die Leiche, die Sie da gefunden haben, im Haus Drei Schwestern, ist ein Wachmann, der Leiter des Rathauswachdienstes. Ich habe den Mann in Molly Melons gesehen, mit einem anderen, der im Rathaus Holzschnitzereien abzeichnet hat. Haben Sie schon einen Verdacht? Verzeihung, was heißt habet? Haben. Haben Sie eine Spur? Sie sind ja heiser. Habet Sie zu viel gesungen? Ja. Seit ich die Leiche fand, sang ich kaum. Was hatten Sie eigentlich in dem Haus zu tun, Herr Auffenanger? Also ich habe den mittelalterlichen Innenhof sehen wollen, denn sowas gibt's bei uns in Ravensburg nicht mehr. Die Sitten in Deutschland scheinen auch sonst anders zu sein. Ich wundere mich zum Beispiel, wenn Sie extra hier aufkreuzen. Ja, warum wundert Sie das? Wissen Sie, bei uns in Estland verkehrt man üblicherweise per Handy und Internet. Man läuft nicht dauernd in den Ämtern herum. Deshalb war es für uns ja so einfach, Ihnen neue Papiere zu besorgen, nach dem Verlust Ihrer Brieftasche. Ist es richtig, dass in Deutschland der Online-Verkehr noch in der Kinderschuhen steckt? Die finnischen Vettern der Esten haben es halt nach Talinär. Früher haben wir von frommen Deutschen gelernt. Die Protestanten verhalfen uns zu einer estnischen Schriftsprache. Das erste estnisch geschriebene gedruckte Buch war ein evangelischer Katechismus. Jetzt kann Deutschland von uns lernen. Bei uns werden sogar Sitzungen der Regierung online abgehalten. Also das nächste Mal bringe ich meinen Laptop mit. Eins wundert mich aber. Wieso die Leiche keine SMS geschickt hat, sondern extra hat gefunden werden wollen. Schade, dass wir nicht mit dabei waren. Ich bin sicher, dieser Bauer Pert hat Aristoteles gezeichnet, weil er auch diese Holzschnitzerei als Volkskunst an Touristen verkaufen will. Dann hätten wir aber die Leiche nicht gefunden im Drei-Schwestern-Haus. Irgendwas war mit der Lich. Nein, mein Kurzzeitgedächtnis wird auch immer schlechter. Das Langzeitgedächtnis funktioniert ja noch. Dann brauchst du doch bloß 2 Stunden zu warten, dann fällt sie wieder ein. Auf, Nanga, wir müssen gleich auf die Bühne. Ich kann doch nicht mehr. Was hast du denn? Ich kann nicht mehr. Was denn? Mein Gurgel brennt wie Feuer. Das Zeug zum Gurgeln hat also nichts genutzt. Ich habe mir einen Kehlkopfspiegel besorgt. Mund auf. Das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh. Ich schaue dir in den Hals wie in dein Herz. Nach 30 Jahren Singen kann so eine Entzündung schon mal vorkommen. Oder du brütest eine Erkältung aus. Dann muss sie aber heftig sein. So, die Taschenfalte ist nicht betroffen. Die Stimmfalte gerötet. Oh, die Muskeln auch. Das wird doch keine Lähmung werden. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Oh, Finger weg, aufeinander. Das darf jetzt nicht zur Gewohnheit werden. Bitte, ich bin Diakonisse. Och. Holger, schau nicht so. Lass dich küssen. Du riechst nach Mandeln. Sabine, hast du schöne Tage? Wie sind die Kirchen? Was für Kirchen? Meine einzige Kirche ist im Moment auf in Nangers Hals. Überangestrengt? Ich weiß nicht, wen ich fragen soll, so auf die Schnelle. Die Laryngitis scheint eher viral oder bakteriell bedingt zu sein. Schleimhaut in der Kehlkopfhöhle? Wenig. Die sagittal gestellten Falten? Ach, so kommen wir nicht weiter, Katharina. Ich will nur wissen, gibt es toxische Ursachen für Laryngitis oder Pharyngitis? Chemische Noxen oder dergleichen? Was treibt ihr denn? Er hat eine Leiche untersucht. Zumindest hat er sich lange Zeit über das Gesicht des Toten gebeugt. Und später sagte er, mit der Leiche sei etwas gewesen. Aber er konnte sich nicht erinnern, was. Und dann roch er nach Mandeln. Giftige Dämpfe könnten das auslösen. In der Fabrik von Edgar Kremper musste die Diakonie mal 2 Arbeiter betreuen, die durchs Einatmen Verätzungen erlitten hatten und die pflegebedürftig wurden. Ich bringe Aufeinander sofort ins Krankenhaus. Beruhige dich. Keine Panik. Und ich werde für ihn beten. Selbstverständlich geriet ich in Panik und zu allem Überfluss rief auch noch Holtdorf an. Geben Sie mir bitte Aufenanger, Schwester Sabine. Der kann nicht sprechen, der hat eine verätzte Kehle. Sie müssen schon mit mir vorlieb nehmen, Herr Holtdorf. Wat mut dat mut. Sehr komisch. Also dann, Edgar Kremper wurde von Weißrussen erschossen, die bei der Flucht in ihrem Auto selbst ums Leben kamen. Das Auto explodierte, weil ein Schuss aus einer unserer Dienstwaffen Chemikalien im Fluchtauto traf. Und wer war nochmal Edgar Kremper? Na, der die Brunhild Kremper erschlagen hat. Wegen einer alten Bibel aus Estland. Aber das sind jetzt polizeiliche Ermittlungen, Schwester Sabine. Und Edgar Kremper wurde erschossen, weil er die Leute mit den Chemikalien hätte verraten können, wenn er verhaftet wird? Also, Schwester Sabine, das kann ich jetzt nicht mit Ihnen erörtern. Kann Aufenanger nicht wenigstens zuhören? Das konnte ich nicht verhindern. Ich hielt dem armen Aufenanger den Hörer hin und hörte mit und erfuhr, dass Kremper in illegale Import-Export-Geschäfte verwickelt war. Altbestände von Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln, alles, was giftig und verboten war und Geld einbrachte. Dann drückte Aufenanger die Verbindung weg und ich telefonierte schleunigst nach einem Krankenwagen. Ich hatte in meiner Panik völlig übertrieben. Es trat keine Lähmung ein. Im Krankenhaus wurde Aufenangers Rachen behandelt. Ich sollte aufpassen, dass er sich schont. Das 2. Konzert durfte er schon wieder miterleben. Aber er stand da und stierte vor sich hin und grübelte und grübelte. Holte einen Notizblock aus dem Jackett und schrieb eine lange Litanei, die er mir gab. Ich las: Edgar Kremper, Chemie, Tallinn, Besatzungszeit und Weißrussen, Bauer Perth, Düngemittel, Nervengifte. Und mit Fragezeichen stand noch da: Geige. Ich rief Kommissar Nemesalla an. Bleiben Sie im Auto. Früh um 7 brachen wir in eine Idylle ein. Die Männer durchsuchten das Haus, die Scheune, den Hof. Kanister wurden gefunden und herausgeschleppt. Pert hatte plötzlich eine Handgranate in der Hand, schrie etwas auf Estnisch. Aber da hatten sie Pert schon überwältigt. Die Frau kam aus der Küche gelaufen, riss sich die Kittelschürze ab und stieg zu ihrem gefesselten Mann in den Polizeiwagen. Übrigens, ich danke Ihnen, Kollege. Brieftaschen haben wir aber nicht gefunden, Kommissar auf dem Acker. Auffenanger. Was war denn in den Glaskolben, den kleinen? Diophosgen, ein Nervengift. Je 100 Kubikzentimeter. In Estland werden Bestände der Sowjetarmee immer noch zu Geld gemacht. Da sind einige Herren zu Millionären geworden. Chemikalien, die in der EU längst verboten sind. Und was hat Pert geschrien? Die Handgranate, das sei seine wahre Geige, nicht die hier. Glauben Sie, die ist wertvoll? Er trug sie immer bei sich. Nein, die ist nichts wert. Aber da ist irgendetwas drin. Er untersuchte den Geigenboden. Da ließ sich ein Stück herausnehmen. Pert hatte ein Notizbuch in seiner Geige versteckt. Offensichtlich seine Kunden. Raut liquidiert, steht hier. Das war der Wachmann, dessen Leiche sie bei den drei Schwestern fanden. Und hier, das wird sie interessieren. Eine pharmazeutische Fabrik in Ravensburg, Deutschland. Was steht da? Geiziger Mann, Zahlung schleppend, bietet für die Restzahlung alte Bibeln an. Druckort Reval. Sind hier in Estland den Preis nicht wert. Dass es immer noch Leute gibt, die unbedingt das Vorurteil bestätigen müssen, dass der Schwab geizig ist. Das ist fein nicht wahr. Der Schwabe ist sparsam und das ist etwas ganz anderes. Ich schaute mir die Werkstatt an. Salla beobachtete mich, wie ich die Holzschnitzereien betrachtete. Eine war neu und unfertig, eigentlich erst angefangen. Ich hob sie von einem Hocker hoch. Aus der Nähe betrachtet war sie lange nicht so schön wie das Original. Die Originale im Rathaus sind von unschätzbarem Wert. Das ist 14. und 15. Jahrhundert. Es ist lächerlich, dass die Touristen armselige Kopien kaufen. Ein Ester würde das nie tun. Er schaut sich die Originale im Internet an. Wir haben sie in der Ratsstube gesehen. Sie sind wunderschön. Besonders Aristoteles. Ach, das gefällt Ihnen. Eine Frau mit einem Prügel in der Hand. Ja, bei uns sind auch oft die Frauen her im Haus. Wie schade. Jetzt ist alles vorbei. Aber unser Aufenanger kann wieder schwätzen, das ist wichtiger. Gell, Aufenanger? Wo ist er denn jetzt noch? Ich weiß nicht. Offenanger hatte noch eine Verabredung mit Kommissar Nemesalla bei den drei Schwestern, den Häusern in der Pickstraße. Doch auf dem Weg zog er mich die Lühike Jalk, die Kurzfußgasse, hinauf zur oberen Stadtmauer. Einmal, Mann, du guck. Wie an unserem Ravensburger Philosophenweg auf die Altstadt hinab. Ja, wo du mich zum allerersten Mal geküsst hast. Weißt du noch? Zwischen lauter Denken und Klee, da tut mir mein Herz so weh. Aufenanger, wie soll das mit uns weitergehen? Ach, was Sache, wir heiraten natürlich. Das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nicht, ob ich das will. Aber gerade, du musst doch für klare Verhältnisse, du bist doch gottesfürchtig. Ich hab Gott im Kopf, nicht am Ringfinger. Salla erwartete Aufenanger schon im Toreingang in der Pickstraße. und ich setzte mich auf eine Parkbank. Wir sind dabei, die Gewölbe des Dreischwesternhauses zu durchsuchen. Haben auch schon Behälter mit toxischem Inhalt gefunden. Da ist ein mittelalterlicher Geheimgang bis unter die Olai-Kirche. Ich dachte, da Sie beim ersten Mal zu Ihrem Bedauern nichts gesehen haben, außer der Leiche, wären Sie vielleicht gern bei der Durchsuchung dabei, als Gast natürlich. Ja, natürlich. Und ich hoffe, Kommissar, Ihr Eindruck von Tallinn ist vom Sängerfest geprägt, nicht von unserem kleinen Kriminalfall. Also, Ihre Probleme hatten wir in Deutschland nach dem Abzug der Truppen ja auch. Bloß nicht so heftig. Ja, hier ist es eine Spur schärfer und international. Die Bosse sitzen hauptsächlich in Weißrussland. Bei manchem von dem, was da illegal exportiert wird, in wer weiß wie viele Länder der Welt, ist nur wenig bekannt über Wirkung, Zusammensetzung, Spätfolgen. Konsequenzen von toxischen Experimenten im militärischen Auftrag sind noch so wenig aufgearbeitet wie die Folgen der beiden Atomreaktoren samt Atommülldeponie, die nur 40 Kilometer von Tallinn entfernt auf der Halbinsel von Paldiski streng geheim betrieben wurden und deren Abfälle die gesamte Umgebung verseucht haben. Bauer Pert war nur ein Strohmann. Ja, ja. Also, jetzt ist es ja geschafft. Und das, weil Gottes Ratschluss eine Verknüpfung zwischen Herrnhuter Missionaren, Ravensburger Frömmigkeit und klugen Diakonissen hergestellt hat. Aber ich hätte auch gerne ein Foto vom Aristoteles gemacht, wie er da verdroschen wird. Aufenanger, das kriegen Sie. Digital. Sie haben doch einen Laptop, sagten Sie, oder nicht? Aufenanger, du hast deinen Fall gelöst, aber meiner fängt erst an. Ich bin Diakonisse. Will ich das aufgeben? Ja, aber du wirst doch nicht mich aufgeben, Wolle. Oh, wenn du so daherredst, könnte ich dich jedes Mal wegschmeißen. Ach, und hinterher wieder einfangen. Mehr Amazone wie Diakonisse. Alles vorbei. Bauer Perz Geige. Hörspiel von Joy Markert. Die Rollen und ihre Darsteller waren Sabine, Sascha X, Katharina, Donata Höffer, Claudia, Sigrid Burkholder, Aufenanger, Peter Schur, Holtdorf, Marius Marx. In weiteren Rollen Günther Barton, Marc-Oliver Bögel, Uta Haaland, Markus Hoffmann, Ingo Hülsmann, Arne Lucht, Angela Paulus und Helmut Rühl. O-Tonaufnahmen Tallinn, Sibylle Nägele und Joy Markert. Technische Realisation Jean Schimschak. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.